Tante Ludovica. Es gibt Menschen, die alles Schmerzliche peinlich empfinden. Zu diesen Menschen gehöre ich. Es gibt auch Menschen, die von allem, was sie schmerzt, sehr angenehm berührt werden. Zu diesen Menschen gehörte Tante Ludovica. Deshalb war sie für Psychologen ein interessanter Fall und man nannte sie eine Masochistin. Würde ich zu Kindern sprechen, so würde ich den Masochismus so erklären. Masochist ist, wenn man ganz artig war und doch Keile kriegt. Da ich aber zu Erwachsenen spreche, sage ich, Masochist ist, wenn man Dolorosa liest. Dolorosa aber ist eine Dame, die Gedichte macht, die masochistisch sind, weil sich Liebe auf Hiebe reimt. Tante Ludovica also war Masochistin, las Dolorosa, wurde katholisch, kasteite sich und sehnte den Tag herbei, wo ein Mann käme, der ihr diese Übung liebevoll abnehme. Tante Ludovica aber hatte einen Neffen, wie ja Tanten meist einen oder mehrere Neffen zu haben pflegen, sofern es keine Nichten sind. Dieser Neffe hieß Otto. Otto war aber nicht sehr gebildet. Er kannte weder die Schriften Dr. Verifantos über Flagellantismus, noch Kraft Ebings über Psychopathia sexualis, noch meine über Homosexualität. So hielt er Tante Ludovicas Vorliebe für Doloröschens Gedichte einfach für eine künstlerische Verirrung und schenkte der guten Tante Gedichtbücher, die er für geeigneter hielt. Besonders die von Margarete Beutler, der ich in Liebe und Freundschaft die zuzueignen mir erlaubt habe. Denn, gestehe ich es nur, beinahe stände ja eine Tante Lene aus ihrer Feder, die schon geschrieben war, aber mir aus Zerstreutheit oder anderen Gründen nicht rechtzeitig zuging. Eines Abends ging Otto zu Tante Ludovica, um zu sehen, ob sie nicht bald infolge ihrer grässlichen Lektüre mit Tode abginge. Denn eine Erbtante sterben sehen ist selbst für einen so guten Menschen wie Neffe Otto war ein erhebender Anblick. Im Grunde sagte er sich ja selbst, dass er gar nicht in seinem eigenen Interesse handelte, indem er Tante Ludovica bessere Gedichte zu lesen empfahl. Aber er war eben ein sehr guter Mensch. Also, Otto besuchte eines Abends Tante Ludovica. Als er vor der Tür stand und klopfte, hörte er innen etwas wimmern. Hoffnungsvoll entsetzt stürzte er ins Zimmer. Ihm bot sich ein grässlicher Anblick. Splitternackt, die welken Brüste nur bedeckt mit einer dünnen grauen Haarsträhne, die ihr übers Ohr herabhing, lag die bejammernswerte Dame auf ihre Chaiselon. Vor ihr stand in heraufgestreiften Hemdsärmeln ein alter Mann, der mit zitternder Hand eine Peitsche über Tante Ludovicas Rücken zu schwingen versuchte. Es war ein Versuch mit untauglichen Mitteln. Denn die schwachen Ärmchen des Alten vermochten die schwere Peitsche kaum hochzuheben, und beim Niedersausen traf er stets nur die Rückenlehne des Ruhebetts. Nichtsdestoweniger wimmerte Tante Ludovica jämmerlich. Otto war, wie gesagt, sehr ungebildet. Er wusste nicht, dass der alte Mann die gute Tante, die zum ersten Mal in ihrem lenzerreichen Leben einen Liebhaber per Annonce gefunden hatte, nur aus sadistischer Liebe zu prügeln versuchte. Sadist aber ist, wenn man einen Masochisten, siehe oben, verhaut. Natürlich regte sich in Otto sofort der gute Mensch und der liebende Neffe. Er zog sein Taschenmesser heraus und durchbohrte den alten Herrn mit einem siegreichen Aufschrei durch die Brust. Der Greis aber sank spiralenförmig in sich zusammen, ließ sein spritzendes Herzblut segnend über den nackten gelben Rücken der Tante quellen, räuchelte noch »Ludovikchen, ich liebe dich« und verschied. Dass Tante Ludovicas nackter Leib sich nunmehr über die Leiche des Geliebten warf und sein Blut mit ihren Tränen mischte, und dass Otto mit dem bluttriefenden Taschenmesser in der erhobenen Hand mit Rettermiene dabei stand, versteht sich von selbst. Ebenso, dass Tante Ludovica nach den liebreichen Schmerzensergüssen über dem Leichnam des Liebhabers und nach den Flüchen auf den Mörder ihres späten Glücks nach der Polizei rief. Ferner, dass man den toten alten Mann ins Leichenschauhaus Otto ins Gefängnis und Tante Ludovica ins Irrenhaus warf. Auch das ist selbstverständlich, dass die Tochter des Getöteten, er hatte nämlich in jüngeren Jahren, ehe er Sadist wurde, mal eine natürliche Tochter gezeugt, auf Schadenersatz klagte. Und dass sie auf diese Weise ihren Beruf einer Straßenschönheit mit dem einer mit Gift begabten Ehefrau vertauschen konnte. Denn ihr fiel Tante Ludovicas ganzes Vermögen zu. Dass Tante Ludovica selbst bald im Irrenhause an Gemüts- und Geisteskrankheit starb, sei nur nebenher erwähnt. Durch die Schadenersatzklage der Tochter des Geliebten hatte sie ja auch ohne ihre ausdrückliche Enterbungsbestimmung dem Neffen Otto nichts mehr zu hinterlassen. Und wenn Otto etwas von ihr bekommen hätte, so wäre ja diese Geschichte für dieses Buch absolut wertlos. So hat denn der traurige Ausgang unserer Erzählung doch seine gute Seite. Tante Miriam. Ich bin den Geschwistern Florian und Adele Listig aufrichtig dankbar, dass sie Tante Miriams Absicht, ihren leiblichen Neffen Max, Florians und Adelens Vetter, zum Erben ihres gesamten Eigentums zu machen, hintertrieben. Hätten sie es nämlich nicht getan, so wäre meine Lehre widerlegt gewesen. Max war ein guter Junge und er liebte seine Tante ehrlich. Ein Unglück war, dass er nicht am gleichen Ort wohnte, sondern eine Tagereise davon. Würde er, wie Florian und Adele, in derselben Stadt, ja, in derselben Straße gewohnt haben wie sie, dann würde er nicht um die schöne Erbschaft gekommen sein, auf deren Drittel er so bestimmt gerechnet hatte. Dass Florian und Adele ihre Tante Miriam liebten, konnte man nicht behaupten. Immerhin aber besuchten sie sie häufig, erkundigten sich nach ihrem Wohlergehen und taten auch sonst alles, was erbschleicherische Neffen und Nichten dem Besitz einer Erbtante zuliebe zu tun pflegen. Tante Miriam aber hatte ein offenes Auge. Das andere hatte sie sich mal mit einer Stricknadel ausgestoßen. Und so wusste sie zwischen ihren Bruderkindern Florian und Adele und ihrem Schwestersohn Max wohl zu unterscheiden. Darum verfügte sie in ihrem letzten Willen, dass Max ihr Universalerbe sein solle, sofern er, der gut katholisch war, am Tage ihres Begräbnisses bereits zu ihrem mosaischen Glauben übergetreten sei. Sie starb, urplötzlich, an einem Schreck, den ihr Florian und Adele in mörderischer Absicht eines Tages einjagten, indem sie mit einem im Chor gesprochenen »Hep, hep« zu ihr ins Zimmer traten. Noch ehe Tante Miriams Leiche einen Sarg erhalten hatte, gingen die Bösen ans Gericht und ließen erbschaftslüstern das Testament öffnen. Da hatten sie nun die Bescherung. Ätsch! Dass, wo sie nichts bekamen, auch ihr bevorzugter Vetter Max leer ausgehen musste, war für die beiden klar. Aber wie ihn darum betrügen? Den Tod der Tante verheimlichen konnten sie nicht. Den würde er sicher gleich von anderer Seite erfahren. Von der Bestimmung nichts schreiben ging auch nicht an, denn sie wussten, dass Tante Miriam oft in Max' Gegenwart davon gesprochen hatte, dass sie dem Erben für das Begräbnis Bedingungen stellen würde. Er würde also fragen. Da kam Florian auf einen gescheiten Gedanken. Er schrieb Max einen verwandtschaftlich gehaltenen Beileids- und Glückwunschbrief, indem er Tante Miriams Verfügung mitteilte, aber dahin änderte, dass der Übertritt zum Judentum nicht bis zum, sondern am Tage des Begräbnisses zu erfolgen habe. Als Tag des Begräbnisses schrieb er, sei der nächste Sonnabend früh 8 Uhr festgesetzt. Donnerstagabend erhielt Max das Schreiben. Haha, dachte er. Ihr meint, bis morgen um 8 Uhr ist das nicht zu machen. Wo steht denn vor dem Begräbnis? Am Tag des Begräbnisses heißt doch bis zum Abend. Er kaufte sich also 2 Trauerflore, band einen um seinen Zylinder, den anderen um den linken Ärmel und fuhr zur Trauerfeier. Sonnabend früh fand die Beerdigung pünktlich statt und sie war sehr feierlich. Nun, fragte nachher Florian seinen Vetter, alles erledigt? Noch nicht, erwiderte dieser mit schmerzlich bewegter Stimme. Ich werde jetzt zum Rabbiner gehen. Wenn er aber geglaubt hatte, Florian und Adele würden protestieren, so irrte er. Sie gaben ihm freundlich darin recht, dass der Begräbnistag bis zum Abend dauere, und wünschten ihm viel Vergnügen zur Beschneidung. »Ich habe sie doch verkannt«, murmelte Max, als er zur nächsten Synagoge eilte. »Wo heißt?« kreischte der Rabbiner Israel Hersch, als ihm Max sein Anliegen vorgetragen hatte. »An Schabbes beschneiden sind sie Meschucke, sind sie Betorre. Alle meine Sorres in ihren Hals, wenn ich sie soll beschneiden, an Schabbes zu gesund. Kommen sie wieder, wenn nicht ist, Jontef.« Florian und Adele Listig saßen schmierig lächelnd am Fenster, als Max daran vorbeischlich. Der aber verklagte seine Onkelkinder wegen Vorspiegelung falscher Tatsachen, was ihm ein tüchtiges Stück Geld für Gerichtskosten wegschwemmte, denn die beiden, die allerdings zu einem Verweis verurteilt wurden, hatten nichts. Und die Bedingung der Tante war nun einmal nicht erfüllt. Max verzichtete daher auf allen Tantenglauben und wurde antisemitischer Reichstagsabgeordneter. Tante Nanni. Nie war mir eine Tante unsympathischer als Tante Nanni. Schon ihr Äußeres. Sie war baumlang, hatte spärliches graues Haar, eine widerwärtig lange, fühlhornartig bewegliche Nase und ein Organ, das an das Kreischen und Schnauben einer Dampfpfeife erinnerte. In ihrer Umgebung war es nicht auszuhalten. Ihre Dienstmädchen wechselten wöchentlich. Von den Verwandten war ich der Einzige, der sie mitunter besuchte, und ich tat dies auch nur in der Erwägung, dass ältliche Damen nicht ewig zu leben pflegen und dass das Vermögen der alleinstehenden Tante, sofern ich sie nicht vernachlässigte, ja wohl mir zufallen würde. Tante Nannis Lieblingsbeschäftigung war, mir moralische Lehren zu geben. Eine Erziehungsmethode, die sie in der Weise ausübte, dass sie über alle die Menschen, von denen sie mal etwas gehört, gelesen, geträumt oder gedacht hatte, was mit den Prinzipien ihrer alten Tantehaftigkeit nicht ganz vereinbar schien, in gar nicht wiederzugebenden Ausdrücken schimpfte. Sie selbst musste wohl sehr mit sich zufrieden sein, denn sie rühmte ihren gesitteten Lebenswandel bei jeder Gelegenheit. Indem sie ihr Bläffen aus dem Hinterhalt, stille Zurückgezogenheit und ihren schmutzigen Geiz kluges Maßhalten nannte. Über Tante Nannis Vergangenheit wusste kein Mensch etwas Genaues. Nicht einmal das stand fest, ob sich infolge ihrer Scheusäligkeit trotz ihrer reichen Mittel nie ein Mann für sie erwärmt habe. Oder ob irgendein Unglücklicher, den traurige Vermögensverhältnisse zu einem Verzweiflungsschritt getrieben haben mochten, einmal auf diese Weise Selbstmord verübt habe, dass er sich durch eine Ehe mit Tante Nanni in die Gruft ekeln ließ. Weder Frau noch Fräulein durfte man zu der Tante sagen. Sie wünschte, Gnädigste genannt zu werden, was ja den verschiedensten Deutungen Raum gab. Es war ein Glück, dass Tante Nannis Tod nicht allzu lange auf sich warten ließ. Unter dem Fenster ihres Schlafzimmers stand nämlich eine Bank, beschattet von einem prächtigen alten Lindenbaum. Auf dieser Bank nun hatte in einer warmen Frühjahrsnacht ein Jüngling einer Jungfrau seine Liebe gestanden. Und die Küsse und Zärtlichkeiten der beiden jungen, glücklichen Menschenkinder hatten Tante Nannis Nachtruhe gestört. Zwar hatte sie sogleich das Fenster geöffnet, und ein selbst für sittsame alte Tanten unentbehrliches Geschirr wutentbrannt auf die Nichtsahnenden entleert. Aber die sittliche Entrüstung, vielleicht auch der Neid und sicher eine Erkältung, die sie sich beim Fensteröffnen zuzog, warfen sie aufs Krankenlager, auf dem sie unter meinem treuverwandtschaftlichen Beistande binnen wenigen Tagen sanft verschied. Ich ließ sie so schnell wie möglich einbuddeln, weil mir der Anblick ihrer Leiche fast noch widerlicher war wie der ihrer Gestalt bei Lebzeiten. Und ich suchte nach ihrem Testament. Sie hatte keins hinterlassen. Und da kein näherer Verwandter da war, machte ich sogleich beim Gericht meine Erbansprüche geltend. Aber was geschah? Eines Tages erschien bei mir ein älterer Herr, der sich mir als Gemahl der verewigten Tante Nanny vorstellte und der vor 27 Jahren nach etwa 14-tägiger Ehe das Weite gesucht hatte. Da der Herr nachweisen konnte, dass Tante Nanny wirklich seine Gattin gewesen war und dass er so vernünftig gewesen war, sich nicht von ihr scheiden zu lassen, strich er vergnügt den ganzen Nachlass ein, nicht ohne mir beileidsvoll die Hand geschüttelt zu haben. Die Stunden, die ich in Tante Nannys Gesellschaft in ihren gesunden Tagen und an ihrem Krankenbett zugebracht habe, waren die verlorensten meines Lebens. Tante Olli. Viktor Eberhard Dachreiter war in Tante Ollis Testament zum Universalerben bestimmt worden und trat tatsächlich in die Rechte eines solchen ein, indem er das sehr stattliche Vermögen der Dame Olga Weidenbaum, verschieden am 27. Oktober 1900 irgendwann, in Besitz nahm. Als ich das hörte, war ich geknickt. Schon bei der Nachricht, dass Tante Olli sich aus unbekannten Gründen erhängt habe, fühlte ich den Erbtantengrund, auf dem sich doch mein Ruhm für die Unsterblichkeit aufbauen soll, unter mir schwanken. Aber ich hoffte noch, dass ich auch hier, wie schon so oft, ein Wunder hilfreich ins Mittel legen werde, um das Furchtbare zu verhüten. Umsonst. Viktor Eberhard Dachreiter war Tante Ollis Erbe. Und doch durfte ich daraufhin glauben, dass meine Lehre einen Riss bekommen habe. Durfte ich mich dem zwar schönen, aber doch etwas verbrauchten Satz trösten, keine Regel ohne Ausnahme? Ich durfte es nicht. Ich dachte, grübelte, forschte. Die Sache musste ihren Haken haben. Ich fand den Haken. Es war derselbe, an dem Tante Olli aus unbekannten Gründen ihrem Dasein ein Ende gemacht hatte. Wenn die unbekannten Gründe keine unbekannten Gründe mehr sind, so sagte ich mir, dann sind es bekannte Gründe. Und auf bekannten Gründen baut man besser als auf unbekannten. Es galt, meine Erbtantenlehre zu retten. Da durfte keine Mühe gescheut werden, da heiligte der Zweck jedes Mittel. Ich musste den Gründen auf den Grund kommen. Ich brach also mit Hilfe eines Dietrichs nächtlicherweise in Tante Ollis verflossene Wohnung ein und durchstöberte alles, was noch an ihre Lebzeiten gemahnte. An materiellen Schätzen war mir nichts gelegen. Mein Einbruch hatte ideale Motive. Und so steckte ich nur einen 100-Markschein ein, den ich zufällig unter ihren Briefschaften fand und der mir für meine weiteren Forschungen vielleicht von Nutzen sein konnte. Gott sei Dank! Ich konnte ihn als Lohn für meine Bemühungen ungeteilt behalten, denn ich fand unter den Briefschaften außerdem Folgendes. Erstens eine Anzeige diesen Inhalts. Als Verlobte empfehlen sich Marianne Liebenstern, Konrad Leo Dachreiter, Rittmeister AD. Zweitens einen Geburtsschein vom 7. Mai 1800 irgendwann, in dem der unverehelichten Olga Weidenbaum die Entbindung von einem Knaben amtlich bestätigt wird. Drittens ein Protokoll, in dem festgestellt wird, dass der Oberleutnant Konrad Leo Dachreiter, den am 7. Mai 1800 irgendwann der unverehelichten Olga Weidenbaum geborenen Sohn Viktor Eberhard als von ihm stammend anerkennt. Und in dem fernerhin besagten Sohn für Lebenszeit die Erlaubnis erteilt wird, den Familiennamen seines Vaters zu führen. Viertens etliche Briefe, in denen der Oberleutnant, dann Rittmeister AD Konrad Leo Dachreiter seiner geliebten Olli die Ehe verspricht. Fünftens etliche Briefe meines Freundes, des beneideten Erbneffen Viktor Eberhard Dachreiter an Fräulein Olga Weidenbaum mit der Überschrift »Liebe Tante Mama«. Aha, dachte ich nur, als ich den Punkt 1 mit dem Punkt 4 verglich und nach dem Haken schielte, an dem Tante Olli ihrem Leben ein Ende gemacht hatte. Meine Theorie war wieder einmal gerettet.